Am 17. Februar gab es im Großtheater Pyongyang den musikalisch-choreografischen Auftritt des Ensembles der Japan-Koreaner zum Tag des leuchtenden Sterns unter dem Motto »Die Sehnsucht nach der Obhut der Sonne«. Dazu wurden eingeladen Kim Jong-nam, Mitglied des Präsidiums des Politbüros des ZKDAP-DAK und Vorsitzender des Präsidiums der Obersten Volksversammlung der DVIAK, weitere verantwortliche Funktionäre der Partei und des Staates, der Vorsitzende einer befreundeten Partei, die leitenden Mitarbeiter der betreffenden Bereiche und die Werktätigen in der Stadt Pyongyang. Zugegen waren dabei auch die Gratulationsdelegation der Japan-Koreaner, weitere Gratulationsdelegationen der Auslandskoreaner, Delegationen und einzelne Auslandskoreaner, die sich anlässlich des Tages des leuchtenden Sterns im sozialistischen Heimatland aufhalten, sowie der Vertreter der Pyongyang-Zweigstelle der anti-imperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas.